Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Canterbury Revue. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Well, a lot of things can happen when you're walking down the street. Never fails to amaze me, people that you meet. They'll say, see you later, and I just answer, how? How will you see me later, if you can't see me now? Das war eine Kurzmitteilung von Kevin Ayers, seines Zeichens Bassist und Sänger bei Soft Machine bis 1968. See You Later heißt die Songminiatur, und darin heißt es, es kann eine Menge passieren, wenn du die Straße lang gehst. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Leute, die ich treffe, sagen, ich sehe dich später noch. Ich antworte bloß, wie denn? Wie willst du mich später sehen, wenn du mich noch nicht mal jetzt siehst? Soweit Kevin Ayers in See You Later. Der Song erschien erstmals 1974 auf dem Meisterwerk The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. Das war gerade eine Version von Kevin Ayers letztem Album, einem Souvenir von einer Tournee mit den Wizards of Twidley aus Liverpool. Die Aufnahme entstand 1995 in London und erschien erst 4 Jahre später bei einem kleinen Label in England. Von Kevin Ayers hatte ich leider lange nichts gehört, vor kurzem entdeckte ich aber in einer Zeitung eine Anzeige für Kevin Ayers Konzerte in Tokio und bei einem Canterbury Festival und sogar ein paar Zeilen, die von einem neuen Album von Kevin Ayers munkelten. Solange es nicht erschienen ist, trösten wir uns mit alten Aufnahmen. Kevin Ayers and the Whole World anno 1970 mit einem Remake einer seiner Songs aus Soft Machine-Tagen. We Did It Again heißt das Mantra, eigentlich eine Variation über den Riff für You Really Got Me von den Kings. I'd like to dedicate this number to my wife Susan and my baby Sarah. Oh. Oh. Yeah, lovely. I would like to dedicate this song to my mother, wherever he is. Dedicate it to my pussycat, Cindy. I would like an extra dedication to Kevin Ayers, who's a really wonderful boss. Thank you. Some currant cake, that's the stuff you ought to make just for old time's sake. Remember when you were young and full of fun, you used to take the currants out and throw away the bun. So I can see you are very fond of see you are R-A-N-T-S. Yes! Pretty little girl, come again. Walking in the woods with me, I will sing you songs of love. Pretty little girl, we will walk beneath an August moon. We will stop to Pilanco and swoon in our forest gate of love. You love me, I love you, darling, this is true. I love you, you love me, we'll go through life so happily. So pretty little girl, come walking in the woods with me. Brush your walking in the woods with me. I will sing you songs of love, sweet songs of love. Thank you, ladies and gentlemen. My name is Lauren Coxall and I composed that tune. Thank you very much indeed. Murder in the air. It's your turn to go up now, Jeffrey. Oh, right. These five bob flights seem to have caught on. I've got to dash back to town, though. We shan't be long, shall we? No, it shan't be long. Get in. Where, isn't it? You don't realise it when you've left the ground. How far up are we going, Jim? About 1,000 feet. Joe, how extraordinary. The people down there already look like ducks, and yet we hardly seem to be moving. How many miles an hour is she doing? About 90. Oh! Oh! That's a bank there. Made you feel funny, eh? Yes. Don't you get that sensation? No, not now, but the first time I was as sick as a dog. I think if you did any stunts, it would just about kill me. No, you sound as if you've got the wind up already. Oh, no, no. So long as you don't play the fool. Colonel Baker was saying that flying's really much safer than motoring. True, but if anything does go wrong with a plane, you've a pretty poor chance of landing with a whole skin. Oh, well, that was a nasty drop, Jim. Did we strike an air bucket? I thought that'd make you squirm. Now let's try another. 1, 2, 3. Oh, for God's sake, Jim, don't do that. I've never been up before, you know that. Kevin Ayers und The Whole World in ausgelassener Stimmung in den Studios der Londoner BBC am 9. Juni 1970. Mit von der Partie der Saxophonist und Vokalist Lol Coxill, David Bedford Keyboards, Mick Fincher Schlagzeug und ein junger Mike Oldfield Gitarre und Bass. We Did It Again war zu hören, das Kevin Ayers Mantra aus Softmachine-Zeiten. Veröffentlicht wurde diese Version 1995 auf einem Album mit BBC-Aufnahmen, die Ayers zwischen 1970 und 1972 machte. Singing the Blues heißt die Platte. Musik Französisch heißt der Bandname Soft Machine Machine Mole, eben weiche Maschine. Bekanntlich nannte sich die Band nach einem Roman von William S. Burroughs. Aus dem französischen Machine Mole entstand das englische Wortspiel Matching Mole, zu Deutsch der passende Maulwurf, und ein schön gezeichnetes, passendes Maulwurfpaar zierte logischerweise dann auch das Cover der ersten LP dieser Band von Matching Mole. 1971 war das. Robert Wyatt hatte die Band Soft Machine verlassen, für seine Songambitionen schien in der eher Jazzrock-orientierten Version von Soft Machine kein Platz mehr. Mit Kollegen aus der Canterbury-Szene gründete Robert Wyatt schließlich die Band Matching Mole. Mit zuerst David Sinclair, dann Dave McRae Keyboards, Phil Miller Gitarre und Bill McCormick Bass. Matching Mole waren gerade zu hören mit zwei Stücken, nämlich March Ides Nummer 2 und Instant Pussy, von einer just erschienenen CD mit raren Live-Mitschnitten von Matching Mole aus dem Jahr 1972. Smoke Signals heißt die Platte. Hier ist noch einmal Robert Wyatt anno 1972, diesmal im Duo mit dem Pianisten Francis Monkman. Constant idea. Es war ein Medley aus zwei Songs, God Song und Fall the Roll. Gesungen wurden sie von Robert Wyatt, komponiert wurden sie von Robert Wyatt im Team einmal mit Phil Miller und einmal mit Richard Sinclair. Der Pianist bei dieser Aufnahme war Francis Monkman. Wieder eine rare BBC-Aufnahme, diesmal aus dem Jahr 1972, zu finden auf dem vergriffenen Robert Wyatt-Sammelalbum Flotsam Jetsam. Es erschien 1994. Aus der Canterbury-Szene geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade der Bassist und Komponist Hugh Hopper zusammen mit der Texterin und Sängerin Lisa S. Klossner. Von ihrem zweiten gemeinsamen Album gab es den Song Hours in the Day. Ein Tag hat nicht genug Stunden, dass ich all die Dinge tun könnte, die ich machen wollte. Also setze ich mich einfach da, wo meine Glieder sich hinlegen wollen, und staune. Die CD von Hugh Hopper und Lisa S. Klossner heißt Cryptis und erschien 2000 oder 2001. Der Drummer auf dem Hopper-Klossner-Album ist Pip Pyle und der Gitarrist Gary Smith. Der spielt auch beim nächsten Track zusammen mit Hugh Hopper. Der Schlagzeuger kommt aus Japan, Shoji Hano. We'll be right back. Die zweite Hälfte der Canterbury Revue hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Das waren gerade ein paar ruppige Momente von Musikern, die keine Teenager oder Twents mehr sind. Los ging's mit dem Power-Trio Glass Cage mit Shoji Hano Drums, Hugh Hopper Bass und einem unglaublichen Gary Smith an der Gitarre. Ein Track von ihrem Album Glass Cage aus dem Jahr 2000. Danach gab's das Titelstück der CD Brainville. Oder nein, sorry, das Titelstück heißt Children's Crusade und die Band heißt Brainville. Aus dem Jahr 1969 war das der Titeltrack ihres Albums. Und Brainville, das sind Kramer aus den USA mit Bassist Hugh Hopper, Drummer Pip Pyle und Gitarrist und Sänger David Allen, dem Gründer von Soft Machine und Gong. Und der ist mittlerweile Anfang 60. Wer Lust auf mehr Musik aus Canterbury hat, dem sei hier der übernächste Soundcheck im Deutschlandfunk empfohlen. Karl Lippegaus wird in 2 Wochen sich dem stillen Comeback von Soft Machine widmen. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Manfred Bress in Duisburg, der mir für diese Sendung viele Platten zugänglich gemacht hat, auch solche, die schon längst wieder aus den Katalogen gestrichen sind. Seit vielen Jahren ist Manfred Bress Herausgeber des Fanseins Canterbury Nachrichten. Für Freunde dieser Musik ein immer wieder lesenswertes Vergnügen. Zum Abschluss David Allens Gong anno 1972 oder 73, die ersten Minuten einer 27-minütigen Version von Flying Teapot. Alors, loi contre la danse, c'est une loi contre la nature. C'est une loi contre la nature, c'est pas une loi du tout. Thank you.